Erster Jahwe spricht. Er hat Jakob und Israel gemacht. Hab keine Angst. Ich rette dich. Du bist mein. Zweiter, wenn du durch Wasser gehst, bin ich bei dir. Es wird dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, brennt es dich nicht. Dritter, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin der Retter Israels. Ich gebe Ägypten für dich. Auch Kusch und Seba gebe ich für dich. Vierter, du bist mir sehr wichtig. Ich liebe dich. Darum gebe ich andere Menschen für dich. Ich gebe Völker für dein Leben. Fünfter, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich bringe deine Kinder aus dem Osten. Ich sammle dich aus dem Westen. Sechster, ich sage zum Norden, gib sie her. Ich sage zum Süden, halte sie nicht fest. Bringt meine Söhne von weit her. Bringt meine Töchter. Siebter, jeder, der meinen Namen trägt, gehört mir. Ich habe sie für meine Ehre gemacht. Achter, bring das Volk her. Sie sind blind, obwohl sie Augen haben. Sie sind taub, obwohl sie Ohren haben. Neunter, alle Völker, kommt zusammen. Wer von euch kann das sagen? Wer kann uns alte Dinge erzählen? Bringt eure Zeugen. Dann sollen sie hören und sagen, es ist wahr. Zehnter, Jahwe sagt, ihr seid meine Zeugen. Ich habe meinen Diener gewählt. Ihr sollt wissen und glauben, dass ich es bin. Vor mir gab es keinen Gott. Nach mir wird es keinen geben. Elfter, ich bin Jahwe. Es gibt keinen anderen Retter außer mir. Zwölfter, ich habe es gesagt. Ich habe Rettung gebracht. Es war kein Fremder bei euch. Jahwe sagt, ihr seid meine Zeugen. Ich bin Gott. Dreizehnter, ich bin immer derselbe. Niemand kann aus meiner Hand retten. Ich tue es. Niemand kann es ändern. Vierzehnter, Jahwe, euer Retter, spricht. Er ist der Heilige Israels. Wegen euch schicke ich Leute nach Babel. Ich mache sie zu Flüchtlingen. Die Chaldäer fliehen auf Schiffen. Fünfzehnter, ich bin Jahwe, euer Heiliger. Ich habe Israel gemacht. Ich bin euer König. Sechzehnter, Jahwe spricht. Er macht einen Weg im Meer. Er macht einen Pfad im großen Wasser. Siebzehnter, er lässt Wagen und Pferde kommen. Das Herr und starke Männer. Sie liegen alle da. Sie stehen nicht wieder auf. Sie sind weg, wie ein Docht. Achtzehnter, denkt nicht an alte Dinge. Denkt nicht an das, was früher war. Neunzehnter, ich mache etwas Neues. Es beginnt schon. Seht ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste. Ich mache Flüsse in der Einöde. Zwanzigster, die Tiere in der Wüste sollen mich loben. Schakale und Strauße sollen mich loben. Ich gebe Wasser in der Wüste. Mein Volk, das ich wählte, soll trinken. 21. Das Volk, das ich gemacht habe, soll von mir erzählen. 22. Aber du hast mich nicht gerufen, Jakob. Du hast dich nicht um mich gekümmert, Israel. 23. Du hast mir keine Schafe geopfert. Du hast mich nicht mit Opfern geehrt. Ich habe dich nicht um Speiseopfer gebeten. Ich habe dich nicht um Weihrauch gebeten. 24. Du hast mir kein Gewürzrohr gekauft. Du hast mich nicht mit Fett von Opfern erfreut. Du hast mir nur Ärger gemacht mit deinen Sünden. 25. Ich bin es. Ich nehme deine Fehler weg. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. 26. Erinnere mich. Wir wollen reden. Erzähle du, damit du Recht bekommst. 27. Dein erster Vater hat gesündigt. Deine Führer waren gegen mich. 28. Darum habe ich heilige Fürsten entweiht. Ich gab Jakob dem Fluch. Ich gab Israel der Schande.